Erster Paulus ist ein Apostel. Er ist nicht von Menschen gesandt. Jesus Christus und Gott haben ihn gesandt. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Zweiter, alle Brüder, die bei mir sind, grüßen die Gemeinden in Galatien. Dritter, ich wünsche euch Gnade und Frieden. Das kommt von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Vierter, Jesus hat sich selbst für unsere Sünden gegeben. Er wollte uns aus dieser bösen Welt retten. Das war der Wille von Gott, unserem Vater. Fünfter, Gott soll für immer gelobt werden. Amen. Sechster, ich bin sehr überrascht. Ihr verlasst so schnell den Weg, den Gott euch gezeigt hat. Ihr folgt jetzt einer anderen Botschaft. Siebter, es gibt keine andere gute Botschaft. Einige Leute verwirren euch nur. Sie wollen die Botschaft von Christus verändern. Achter, auch wenn wir selbst oder ein Engel euch eine andere Botschaft erzählen, als wir euch gesagt haben, das ist schlecht. Neunter, ich habe es schon gesagt, und ich sage es noch einmal, wenn jemand euch eine andere Botschaft erzählt, als ihr gehört habt, das ist schlecht. Zehnten, versuche ich, Menschen zu gefallen? Oder versuche ich, Gott zu gefallen? Wenn ich Menschen gefallen wollte, wäre ich kein Diener von Christus. Elfter, Brüder, ich sage euch, die gute Botschaft, die ich erzähle, kommt nicht von Menschen. Zwölfter, ich habe sie nicht von Menschen bekommen. Ich habe sie auch nicht gelernt. Jesus Christus hat sie mir gezeigt. Dreizehnter, ihr wisst, wie ich früher gelebt habe. Ich war Jude und habe die Gemeinde Gottes sehr verfolgt und geärgert. Vierzehnter, ich war im Judentum besser als viele andere. Ich war sehr eifrig für die alten Regeln meiner Vorfahren. Fünfzehnter, aber Gott hatte einen Plan für mich. Er hat mich schon vor meiner Geburt ausgesucht und mich durch seine Gnade berufen. Sechzehnter, Gott wollte mir seinen Sohn zeigen. Ich sollte Jesus den anderen Völkern erzählen. Da habe ich sofort angefangen. Siebzehnter, ich bin nicht nach Jerusalem gegangen, zu den anderen Aposteln. Ich bin nach Arabien gegangen und dann zurück nach Damaskus. Achtzehnter, 3 Jahre später bin ich nach Jerusalem gegangen. Ich wollte Petrus kennenlernen und war 15 Tage bei ihm. Neunzehnter, ich habe keinen anderen Apostel gesehen, nur Jakobus, den Bruder von Jesus. Zwanzigster, ich sage euch die Wahrheit. Gott weiß, dass ich nicht lüge. 21. Danach bin ich nach Syrien und Zilizien gegangen. 22. Die Christen in Judäa kannten mich nicht persönlich. 23. Sie hatten nur gehört, der Mann, der uns früher verfolgt hat, erzählt jetzt von dem Glauben, den er zerstören wollte. 24. Und sie lobten Gott wegen mir.